2. Satzteile und Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei Siemens. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Ich wohne in Halle und arbeite in Leipzig. Ich wohne in Halle und arbeite in Leipzig. Ich gehe gern zu Fuß. Ich gehe gern zu Fuß. Ich suche den Autoschlüssel. Ich suche den Autoschlüssel. Das Buch steht im Bücherregal. Das Buch steht im Bücherregal. Geht es bei dir auch am Freitag oder am Samstag? Geht es bei dir auch am Freitag oder am Samstag?